Liebste Efi, ich schreibe dir, denn ich möchte endlich etwas wissen. Warum liebst du mich? Ich meine, das darf ich doch fragen, oder? Du verstehst doch, das interessiert mich. Ich bin einfach neugierig. Na gut, vielleicht ist das auch eine komische Frage. Natürlich sagst du jetzt, komm schon, das weißt du doch ganz genau. Und du hast recht. Natürlich kann ich mir etwas denken, aber ich möchte die Antwort von dir hören. Von dir. Von dir. Von dir. Aus deinem süßen Mund. Von deiner zarten Hand. Gut, ich kann ein bisschen spekulieren, fabulieren. Das macht mir auch Vergnügen. Also am Anfang, darf ich ehrlich sein, habe ich gedacht, vielleicht liebst du nur mein Zuhause. Klar. Du hattest fast nichts. Eine winzige Studentenbude bei einem Onkel, glaube ich. Wir lernen uns in einer Bar kennen. Wir plaudern so schön. Ich habe eine Idee. Du kommst mit, ganz spontan. Plötzlich die Wohnung. 3 Zimmer, Küche, Bad, sogar ein Balkon. Nach Süden. Und dann noch das Glas Sekt um Mitternacht. Natürlich hat dich das fasziniert. Das muss für dich Luxus gewesen sein. Schon 3 Tage später hast du wieder angerufen. Hast du heute Abend Zeit, hast du mich gefragt. Natürlich, habe ich geantwortet. Für dich immer. Prima, hast du gesagt und dann geflüstert. Meine Wäsche, kann ich vielleicht bei dir waschen? Mein Gott, wie süß. Du hattest nicht einmal eine Waschmaschine. Klar, habe ich geantwortet. Und ich koche uns auch was Schönes. Und wie es dir geschmeckt hat. Ich habe nur improvisiert. Nudelsuppe, Schokopudding. Ja, ja. Meine Küche, die hast du von Anfang an geliebt. An diesem Abend hast du auch meinen Fernseher entdeckt. Großbild, 62 Programme und immer irgendwo eine Seifenoper. Und das Sofa, so bequem. Eine Woche später habe ich dich dann eingeladen zu einem richtigen Abendessen. Ich sehe dich noch in der Tür stehen. In diesem dunkelblauen Kleid und wieder mit diesem goldigen Wäschekorb. Ich habe Gulasch gemacht, weißt du noch? Und danach einen Apfelkompott. Das Rezept von meiner Großmutter. Du warst begeistert. Und danach wieder die Telenovela auf dem Sofa. Und ein Korb voll frischer Wäsche. So hat unser Glück begonnen.